إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، درسنا باللغتين العربية والألمانية بارك الله فيك، وسنبدأ اليوم إن شاء الله بكتاب الزكاة بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يكتب لنا الأجر في هذه الدروس. بارك الله فيكم. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir werden heute mit dem Buch von Az-Zakah anfangen. Wir haben schon ein Buch von At-Tahara, von der Reinheit, durchgenommen. Und wir haben das Buch von dem Gebet auch durchgenommen. Und inshallah, heute fangen wir dann mit dem dritten Buch. Und das ist das Buch von Az-Zakah. Az-Zakah ist die natürlich eine Säule im Islam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür belohnen, dass wir diese Unterrichte, barakallahu fikum, machen und dass wir hier versuchen, unsere Religion besser zu lernen und besser zu verstehen. Von Anfang an sage ich, das wird ein bisschen schwierig sein für unsere Brüder und Schwestern, dieses Thema. Und es gibt bestimmte Themen, vielleicht die sind für uns nicht aktuell. Das heißt, die benutzen wir kaum in unserem Leben, aber allgemein, damit man den Islam richtig lernt. Barakallahu fikum. هناك بعض المسائل والأمور التي سندرسها في باب أو في كتاب الزكاة بارك الله فيكم هي بالنسبة لنا يعني قلما نطبقها أو سنحتاج إليها في حياتنا، ولكن هذا من باب أن الإنسان يتعلم دينه وأن يعرف كيف يتعامل مع الأمور. الزكاة لغة مشتركة بين النماء والطهارة، بين النماء والطهارة، يعني الزكاة هو من النماء ومن الطهارة، وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق، هذه كلها تطلق عليها الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمة وبما علم من ضرورة الدين، واختلف في أي سنة فرضت، فقال الأكثر إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان، ويأتي بيانه متى فرض في بابه. بارك الله فيكم. الزكاة لغة النماء، يعني يزكي أي ينمي ويطهر، يطهر النماء والطهار، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، تزكيهم هنا أي بمعنى تنمي أموالهم وتطهر قلوبهم، لأن الزكاة هي من الطهر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي من النماء والطهارة، لأنه الإنسان إذا أعطى الزكاة الله سبحانه وتعالى ينمي له ذلك، يربي له هذا الأمر. مثل لو أن الإنسان عنده فلو، وهذا الفلو الذي عنده يربي فيكبر، كذلك الصدقة إذا أعطاها الإنسان أو الزكاة فالله سبحانه وتعالى يزيدها، ينميها له، ينميها له سبحانه وتعالى. كذلك الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، قال تعالى، والصدقة تشمل أمران. الأمر الأول هو الصدقة، تشمل الصدقة أمرين، الأمر الأول هو الصدقة الواجبة وهي الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الزكاة، وتشمل الصدقة المندوبة، أما الصدقة المندوبة هي الصدقة العامة، يعني الإنفاق في سبيل الله، كذلك النفقة لما ينفق الإنسان، العفو، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو والحق، الحق في المال، حق المال، هذا كله معاني الزكاة. والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام أكثر من خمسة بارك الله فيك، أركان الإسلام كثيرة، ولكن هذه الخمسة أتت في حديث واحد، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فباعتبار أتت فجعلها العلم المباني الخمسة، فهي المباني الظاهرة والتي أجمع المسلمون وأهل القبلة أجمعوا عليها، فالزكاة واحدة منها بإجماع الأمة. لما أقول بإجماع الأمة أي إجماع العلماء، وبما علم من ضرورة الدين، أي واضح أن الزكاة واجبة. فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة. هل كان في قبلها صدقات؟ نعم، وآتوا حقه يوم حصاده، بارك الله فيكم، هنا كان قبل الهجرة نزلت، ولكن هنا قال أهل العلم أن الزكاة كان أو الصدقة كانت موجودة قبل الهجرة، ولكن ما كان في وجوب الزكاة بهذا الذي نعلمه إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة. أما في الشرع فالزكاة هي قيما محدودة، يعني معلومة، قيمة معلومة. قال أهل العلم هي حق المال، حق الله في المال، شرعا هي حق الله في المال، ولكن الزكاة هي قيم معلومة في أصناف محدودة، في أصناف محدودة لأنصبة معلومة، نصاب يعني قدر معين، في أوقات معلومة لأشخاص معينين. يعني الزكاة هكذا تفهم، جزاكم الله خيرا، أنه عندك شيء معلوم تعطيه، تخرجه من مالك، إذا وصل المال إلى، سواء كان مالا من ذهب أو فضة أو كان من نعم، يعني سواء كان في عندك إبل أو غنم أو غير ذلك، إذا وصل إلى قيمة معينة، إذا كان في وقت معين، تخرج هذه القيمة وتعطيها لأناس معينين، كما في الآية من سورة التوبة الآية 60 اللي هي: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملة عليه وفي الرقاب وابن السبيل. هذه الأمور الثمان، الأصناف الثمانية، الآية الأصناف الثمانية هي التي تخرج فيها الزكاة. بارك الله فيكم. Das Buch von الزكاة، الزكاة sprachlich das ist vermehren und reinigen، vermehren und reinigen oder wachsen und reinigen. Und Zakat kommt in der Religion mit verschiedenen Wörtern, wie zum Beispiel die Pflichtalmose, Pflichtalmosen, oder die Spende, oder Versorgung, oder Pflicht. Das Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala im Vermögen. Al-Zaka ist eine Säule von den fünf Säulen des Islam. Mit Konsens der Nation. Wenn wir sagen Konsens, dass wir, es gibt Übereinstimmung. Kein einziger Muslim hat das bestritten, dass Al-Zaka Pflicht ist. Und das ist eine Handlung, welche jeder Muslim von der Religion wissen muss. Was musst du über Islam wissen? Du musst mindestens die fünf Säulen des Islam kennen. Und diese fünf Säulen sind erstmal Al-Shahada, La ilaha Muhammad Rasulullah, zweitens das Gebet, drittens Al-Zakah, viertens Al-Siyam, Fasten in Ramadan, und fünftens die Pilgerreise, wenn man imstande ist. Das sind die fünf Säulen des Islam. Und Al-Zakah wurde im Jahre 2 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallam, befohlen, offenbart als Befehl, dass die Verpflichtung von Al-Zakah wurde im Jahre 2 nach der Auswanderung offenbart. Das ist bezüglich Al-Zakah. Und hier sollte man natürlich erklären. Erstmal sprachlich. Al-Zakah bedeutet vermehren oder wachsen und reinigen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran das erwähnt. Er sagte, nimm von ihren Vermögen Almosen oder Pflichtabgabe, damit diese Vermögen von diesen Leuten vermehrt wird und natürlich auch damit diese Leute gereinigt werden. Weil durch Zakat wird dein Herz gereinigt, indem du nicht mehr gierig bist. Du gibst von dem, was du magst, und du spendest das für die Armen. Und deshalb, das ist eine Reinigung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Das ist derjenige, der seine Seele gereinigt hat, sein Herz gereinigt hat, hat gewonnen und ist erfolgreich. Und deshalb von hier kommt das Wort Zakah, Reinigung. Wachsen oder vermehren, der Prophet Muhammad sallam hat uns davon erzählt. Denn die sagt, wenn du eine Spende gibst, dann Allah subhanahu wa ta'ala, lass das für dich wachsen. Oder vermehren, wie wenn du ein Pferd hast. Und du erziehst dieses Pferd, bis dieses Pferd sozusagen Fohlen, wenn du ein Fohlen hast, und du kümmerst dich um diesen Fohlen, bis dieser Fohlen zu richtigen Pferd wird. Das ist auch, wenn du eine Spende gibst. Und von hier kommt dieses Wort Zakat sprachlich. Weil wenn wir über Zakat sprechen, dann sprechen wir erstmal sprachlich und dann, was bedeutet das in der Religion? In der Religion, barakallahu fikum, Zakat ist natürlich erstmal eine Säule vom Islam. Die Säulen des Islam sind 5, wie ich schon erzählt habe. Aber die sind mehr als 5 eigentlich, die Säulen des Islam. Dass man die Wahrheit sagt, ist auch eine Säule des Islam. Dass man nicht lügt, ist auch eine Säule des Islam. Dass man kein Haram begeht, ist auch eine Säule des Islam. Dass man das Gute begeht, ist auch eine Säule. Guten Charakter ist auch eine Säule des Islam. Aber diese 5, die zusammen vorkommen, die Gelehrten sagen, die sind die wichtigsten Säulen, weil die erkennbar sind, weil die scheinbar sind. Wenn du betest, wenn du Zakat gibst und sowas, das sind bekannte Sachen. Und die ganze Nation natürlich bestätigt das. Und die Umma ist um Konsens, das wird Übereinstimmung, dass es Zakat Pflicht ist. Und wenn du natürlich Vermögen hast, dann musst du dieses Recht Allah subhanahu wa ta'ala abgeben. Und das ist Zakat. In Mekka hat man schon Spenden gegeben, Almosen gegeben, aber das war keine Pflicht. Die Verpflichtung von Al-Zakat war nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Wie kann man Al-Zakat in der Religion erklären? Es wird religiös. Religiös, man sagt, Al-Zakat ist das Recht Allahs subhanahu wa ta'ala in deinem Vermögen. Du hast Vermögen, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Recht. Und dieses Recht ist, dass du etwas davon entrichtest, ausgibst. Aber man könnte das auch vielleicht umfassender erklären, indem man sagt, Al-Zakat, das sind bestimmte Prozente oder bestimmte Werte, bestimmte Ausgaben. Was man ausgibt in bestimmten Sorten von Vermögen. Du brauchst nicht für alles Zakat zu geben. Es gibt bestimmte Sorten deines Vermögens, von dem gibst du Zakat, aber von den anderen nicht. Wenn dieses Vermögen oder wenn diese Arten oder Sorten von Vermögen bestimmte Limit erreicht haben, wenn dieses Limit nicht erreicht ist, dann brauchst du keine Zakat zu geben. Auch in bestimmten Zeiten. Also es gibt dafür Zeiten, bestimmte Zeiten, und in diesen Zeiten gibst du Zakat. Und man gibt diese Zakat weiter an Leute, die vorkommen in Ayah 60 von Sura 9. In Ayah 60 von Sura 9. Das sind die Armen, die Bedürftigen, die Leute, die verschuldet sind, die Leute, die auf dem Weg sind, das wird Reisende sind und die haben kein Vermögen, die Leute, die ihre Herzen für den Islam gewonnen wird, die Leute, die sich befreien möchten von Sklaverei, für Allah subhanahu wa ta'ala Sache. Das sind 8 Gruppen, in denen die Leute, die das verwalten, das sind 8, die sind 8 Gruppen, man gibt Zakat an diese Leute weiter. Deshalb Zakat könnte man sagen, das sind bestimmte Werte, die man in bestimmten Sorten, wenn diese Sorten bestimmtes Limit erreichen, für bestimmte Zeit an bestimmte Leute die ausgibt. Das ist als Zakat. Allgemein. Und natürlich, barakallahu fikum, man muss wissen, dass als Zakat eine Pflicht ist, wie ich schon erzählt habe. Pass auf, zum Beispiel für deinen Schrank oder für dein Auto. Das ist auch Vermögen. Wenn du einen Schrank hast und wenn du ein Haus hast und wenn du ein Auto hast, das ist auch Vermögen. Aber hier brauchst du keinen Zakat auszugeben. Du brauchst keinen Zakat zu geben deswegen. Aber wenn du zum Beispiel 50 Kamele hast oder wenn du 2 Kilogramm Gold hast, oder wenn du 10.000 Euro hast, dann gibt es hier in diesen Sorten Zakat. Aber zum Beispiel für deine Bekleidung, für dein Möbel in deiner Wohnung, für dein Auto, für dein Haus, dann gibt es keinen Zakat. Du brauchst gar nicht auszugeben. Und da fangen wir, barakallahu fikum, inshallah, mit den Hadithen. Und da wird man merken, das ist ein bisschen speziell. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alameen, jedes Wort, was wir lernen, wird belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wollen den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith al-Rabi' wal-Khamsin ba'da al-Khamsimia an Ibn Abbas radiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ba'atha mu'adhan ila al-Yaman fadhakar al-Haditha wa fih inna Allah qad iftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min aghniyaihim فترد في فقرائهم اتفق عليه واللفظ للبخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان ذلك في آخر 9 بعد غزوة تبوك، وقيل 8 بعد الفتح. على كل كان ذلك بعد فتح مكة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له إنك تقدم أو تأتي على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية توحيد الله، فإذا عرفوا الله أو فإذا هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا أو فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. في رواية أخرى فإن مطعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الحديث عظيم. أولا بارك الله فيكم، هو إلى ماذا يدعو الإنسان الناس؟ يدعوهم أولا بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الحديث فيه رواية تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فإنهم أطاعوك، يعني إذا علموا ذلك وأطاعوك لهذا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. فإنهم أطاعوك فماذا؟ فأخبرهم إن الله قد افترض عليهم صدقة والزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة اللي هي هنا الصدقة الواجبة الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. ولذلك استدل أهل العلم بقوله تؤخذ من أغنيائهم أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما أن ينوب عنه من يعينه الإمام. فمن امتنع عن الزكاة أخذت منه قهرا وترد على فقرائهم. أي يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد وضروري في الثمانية اللي تكلمنا عنها، إنما في صنف واحد. وطبعا لما نقول الفقير يدخل في ذلك المسكين، إنه المسكين والفقير الاثنان محتاجان، ولكن الفقير أكثر حاجة من المسكين. المسكين قد يكون عنده شيء ولكن ما يكفيه، أو يعني تقريبا يكفيه. أما الفقير ما عنده حتى قوت اليوم، ما عنده ما يكفيه ليومه. أما المسكين عنده ولكن ما يزيد عنده شيء. فلذلك بارك الله فيكم، هذا حديث دليل على أنه الزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقير. وهنا من باب، لما قلت للفقير من باب المثال وليس من باب أنه فقط خاصة بالفقير. بارك الله فيكم، حديث 554 ابن عباس رضوان الله عليه اتصيلته بس تبقوا في محمد صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل ان دي يمن جشكت هات und er hat das Hadith erklärt. Das Hadith ist bekannt. Und am Ende des Hadiths kommt vor, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Pflicht gemacht, dass sie oder das eine, das, die As-Sadaqa, das wird die Spende, in ihren Vermögen von den Reichen genommen wird und das wird an die Armen verteilt. Das Hadith bei Al-Bukhari Muslim. Dieses Hadith, barakallahu fikum, ist sehr bekannt und das ist, als der Prophet Muhammad s.a.w. Mu'ad in den Jemen geschickt hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Mu'ad in den Jemen geschickt. Man hat gesagt, nach Befreiung von Mekka, das wird im Jahre 8 nach der Auswanderung. Im Jahre 8 nach der Auswanderung. Andere Gelehrten sagen, das war im Jahre 9. Und andere sagen im Jahre 10. Für uns ist wichtig zu wissen, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Mu'adh nach der Befreiung von Mekka, entweder im Jahre 8 oder 9 oder 10, nach Jemen geschickt oder in den Jemen geschickt. Der Prophet sagte ihm, O Mu'adh, du wirst an Leute kommen, die sind von Leuten der Schrift. Von Leuten der Schrift. Wenn wir sagen Leute der Schrift, da meinen wir die Juden und die Christen. Oder wir meinen eine Gruppe davon. Entweder Juden oder Christen. Auf jeden Fall, diese Leute haben Schrift. Wenn du dann in Jemen ankommst, was sollst du machen? Der Prophet sagte ihm, erstens, pass auf hier. Und das ist sehr wichtig, damit wir lernen, wie man Da'wah macht, wie man die Leute zum Islam aufruft. Er hat ihm gesagt, wenn du dann ankommst, dann ruf diese Leute auf zu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zum Glaubensbekenntnis. In einer Überlieferung zur Anbetung Allahs, in einer anderen Überlieferung zum Tauhid. Zum Tauhid. Das wird das Erste, was Mu'az machen sollte, ist, dass Mu'az die Leute von Jemen erstmal zu La ilaha illallah aufruft. Oder zu Tawhid oder zu Anbetung Allahs, das ist das Gleiche. Wenn sie das verstehen, wenn sie das annehmen, wenn sie das bestätigen, wenn sie gehorchen, dann sollst du ihnen erklären oder von ihnen verlangen, dass sie 5 Gebetszeiten am Tag und in der Nacht verrichten müssen. Das Gebet. Erstmal, La ilaha Muhammad Rasulullah, dann das Gebet. Wenn sie das annehmen und wenn sie das gehorchen, wenn sie das bestätigen, dann kommt das. Du erklärst ihnen, dass Allah ihnen eine Pflicht gemacht hat, das Vermögen von ihren Reichen, etwas von dem Vermögen vom Reichen weggenommen wird. Und es wird an die Armen verteilt. Und pass auf, dass du von ihrem Vermögen nimmst, was sie mögen, was sie nicht geben möchten. Und pass auf, dass du Unrecht tust. Nämlich das Bittgebet von Unrecht behandelten oder ungerecht behandelten hat keinen Vorhang zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das will, wenn jemand ungerecht behandelt worden ist und dann macht diese Person Bittgebet, dann musst du aufpassen. Das ist das Hadith, barakallahu fikum, das ist so bei Al-Bukhari, von Ibn Abbas überliefert, radhiyallahu anhu. Das ist, für uns ist wichtig, hier, weil wir über Zakat sprechen, erstens und zweitens, das ist nicht unser Thema erstmal, das Thema Zakat. Du nimmst Vermögen von ihren Reichen und du gibst das an die Armen. Die Gelehrten sagen, das ist der Beweis in diesem Hadith, dass der Imam, der Führer der Muslime, Al-Zakat nimmt von den Leuten und er verteilt das. Oder er beauftragt Leute, die verteilen das auf die Leute. Und auch hier, der Beweis ist, wenn die Person Vermögen hat, und der Mutzakat geben, der gibt nicht, der Imam kann ihn zwingen, von ihm zu nehmen. Und dann wird dieses Vermögen an die Armen gegeben oder ausgezahlt oder verteilt. Und pass auf hier, hier steht Armen oder Bedürftigen, könnte man sagen. Heißt das nur die Armen und Bedürftigen? Das ist nur ein Beispiel. Aber es gibt 8 Gruppen, 8. Du kannst ihnen Zakat geben. Wenn man verschuldet ist, kannst du ihm Zakat geben. Wenn man verschuldet ist, kannst du ihm Zakat geben. Wenn die Herzen für den Islam gewonnen werden könnten, da kann man auch Zakat geben. Wenn die Leute, die das verwalten, brauchen, da kann man ihnen von Zakat was geben. Und das sind Barakallahu fikum hier aber Bedürftigen oder Armen nur ein Beispiel davon. Das ist erstmal als Beweis für unser Thema. Nicht vergessen, Barakallahu fikum, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und der Unterricht fängt inshallah nach Maghrib Gebet an und beenden wir den Unterricht so Isha Gebet. Wir beten Isha und dann ist das zu Ende, bi'idhnillah ta'ala. Al-Hadith Al-Khamis wal-Khamsin ba'd al-Khamsmi'a wa huwa hadithun tawil wa fihi mas'alat al-Zakah walakin hadhihi zakat al-Na'am. يعني هي زكاة الحيوان يسميها أهل العلم. وعن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتبه له. في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة فإن بلغت 25 إلى 35 ففيها bin du machat. بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61، اكتب أنت الآن من كذا لكذا من كذا لكذا، أعيد، 24 من الإبل إذا بلغت فيها 5 شياه، 5، إذا بلغت 25 إلى 35 بنت مخاض، بنت مخاض أنثى. من 36 فإن لم يكن فابن لبون، سأشرح بعدين كلها. فإذا بلغت 36 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبن. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 يعني 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها صاحبها، يعني ربها هنا صاحبها. هذا بالنسبة للإبل. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 ومئة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت أقل من 40 شاة ففيها شاة واحدة، عفوا فما فيها. إذا كانت ناقصة ولو وحدة يعني كانت 39 ما فيها. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة، لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه يقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. أنا أعلم أن هذا الكلام الذي قلته الآن اللي فيه أولا بارك الله فيكم بنت مخاط، بنت لبون أو ابن لبون، حقة جذعة، هذه كلها كلمات قد تمر على إخواننا أول مرة، وحتى نحن ما نستخدمها كثيرا، واليوم ما تستخدم في حياتنا كثيرا، ولكن هذه كلها إن شاء الله لا نتكلم عنها. بارك الله فيكم. Bevor ich weiter mit dem Hadith fortfahre, das, was ich gelesen habe, das war übrigens Arabisch. Das war kein Chinesisch. Weil ich gucke die Brüder, als ich eine andere Sprache jetzt benutzt habe. Und das verstehe ich. Das verstehe ich. Weil diese Wörter, die in diesem Hadith vorkommen, die sind fast... Wir haben diese Wörter vielleicht fast niemals gehört. Und man benutzt diese Wörter nicht. Und natürlich, wir sind auch keine Schäfer sozusagen. Wir haben wir sind keine Hirten, damit wir sagen, okay, das kennen wir oder das verstehen wir. Von hier ist es normal, dass das sehr schwer ist. Ich werde jetzt auf Arabisch erstmal erklären. Und dann versuchen wir auf Deutsch zu erklären. Das wird sehr schwer sein. Natürlich auf Deutsch zu erklären, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Aber inshallah, man versucht. Und wir machen das so stückweise. Anas radhiyallahu alayhi hat berichtet und er sagte, Abu Bakr radhiyallahu alayhi hat ihm einen Brief geschickt und er hat ihm gesagt, drin geschrieben, das sind die Bestimmungen von Zakat oder die Regeln von Zakat, die der Prophet Muhammad erklärt hat und Allah hat seinen Propheten damit befohlen. Und dann sagt er ihm, was er das gibt. Erstmal von Kamelen und dann von Barakallahu fikum, von Schafen oder Ziegen. Hier wird das erwähnt. Es gibt noch über die Kühe und über andere Sorten oder Arten, sage ich jetzt, von Tieren. Aber erstmal bleiben wir in diesem Hadith und die anderen Hadithe, inshallah, werden wir später bi'idhni ta'ala erklären. Weil auch es gibt für die Kühe. عند البخاري بارك الله فيكم تصدير هذا الكتاب كان بسم الله الرحمن الرحيم. أنس كان عامل أبي بكر في البحرين. عليكم السلام. أنس كان عامل أبي بكر رضي الله عليه في البحرين. فطلب أنس من الصديق رضي الله عليهما أن يعني يكتب له مقادير الزكاة الأنعام في الأنعام. فعند البخاري بسم الله الرحمن الرحيم التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فيه دلالة على أن الحديث مرفوع. أوش الحديث مرفوع؟ يعني أبو بكر ليس كلامه إنما هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المقادير أو الصدقة التي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بها. في كل 24 من الإبل فيما دونها الغنم هو مبتدأ مؤخر وخبره وقوله في كل 24 في كل 5 شاة، أي فيه تعيين إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك وأحمد. فلو أخرج بعيرا لم يجزئه، يعني كل ما يكون عندك خمسة من الإبل في أو أربعة عفوا في كل 24 يعني تخرج كم؟ 5 شيع. إذا عندك 25 تخرج فيها أكثر شيء آخر، ولكن إذا عندك 24 تخرج 5 شيع، ما تخرج بعير ولا تخرج ناقة ولا تخرج فيها شيء، كم تخرج؟ 5 شيع. لأن الأصل أن يخرج، طبعا قال بعض أهل العلم لا يجزئ لو أخرج بعير، ولكن الصحيح بارك الله فيكم أنه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن 24 من الإبل، 24 من الإبل فيها 5 شياه، فإن بلغت أي الإبل 25 إلى 35، 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، يعني بارك الله فيكم هو من أو هي من الإبل ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرها، يعني عمر الإبل هذا سنة، فإلى السنتين، سنة إلى السنتين. فإن لم يكن، يعني إذا ما عنده إبل بين السنة إلى السنتين، فابن لبون وهو من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها. ليش سمي ابن لبون؟ لأن أمه عندها لبن، الناقة عندها لبن. فإن كانت بين 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. إذن بارك الله فيكم قلنا من إذا كانوا 24 5 شياه، إذا كانوا من 25 لا 35 فيها ابن لبون، عفوا من 25 ل 35 فيها اولا بنت مخاض، فاذا ما في بنت مخاض ابن مخاض، ما في ابن مخاض ولا بنت مخاض ابن لبون ذكر، فاذا كانت من 36 الى 45 ففيها بنت لبون انثى، بنت لبون انثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. الحقة هي ما استكمل من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة إلى تمامها، يعني خلص السنة الثالثة وصار في الرابعة، ويقال للذكر حقة. لماذا سميت حقة؟ قال لاستحقاقها الركوب عليها، أن يحمل عليها ويركبها الفحل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أو قال أبو بكر رضي الله عليه في ذلك طروقة الجمل، أي التي يطرقها الفحل. فإذا بلغت الإبل 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أتت عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة، يعني صار 4 سنين دخلت في الخامسة. وإذا صارت 76 إلى 90 من الإبل ففيها بنت لبون. ما معنى بنت لبون؟ قلنا ما هي بنت اللبون؟ السنة الثانية دخلت الثالثة إلى آخر الثالثة. بنت مخاض أو ابن مخاض السنة الأولى، السنة الأولى دخل في الثانية. نعم. بنت لبون اللي هي السنة الثانية دخل في الثالثة. الحقة ثالثة رابعة، والجذعة الجذعة هي الرابعة دخل في الخامسة. فإن بلغت الإبل 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100، اكتب هذه الأمور عندك مشان تراجعها بعدين، 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان. الحقة شو قلنا معنى هذا؟ أربعة دخلت في الخمسة. اثنين، فإن زادت الإبل على 120 أي واحدة فصاعدا ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته في الإبل، وإذا كانت بالإبل فلا تجب زكاتها إلا إذا بلغت 130، فإنه يجب فيها بنتا لبون وحقة. فإذا بلغت 140 ففيها بنت لبون وحقتان، وهكذا. بارك الله فيكم. قال المؤلف: قلت والحديث إنما ذكر فيه حكم كل 40 و50، فمع بلوغها 21 و100 يلزم ثلاث بنات لبون، عن كل 40 بنت لبون، ولم يبن فيه الحكم في 25 ونحوها. فيحتمل ما قاله أبو حنيفة، يحتمل أنه وقص حتى تبلغ 130 كما قدمنا. ففي كل 40 بالنسبة للغنم الآن، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها، أن يخرج منها نفلا منه، وإلا فلا واجب عليه، فهو استثناء منقطع ذكر لدفع توهم نشأ من قوله فليس فيها صدقة، أن المنفي مطلق صدقة، ليس فيها صدقة واجبة. فهذه صدقة الإبل الواجبة فصلت في هذا الحديث الجليل، وظاهره وجوب أعيان ما ذكر، إلا أنه سيأتي قريبا أن من لم يجد العين الواجبة أجزأه عفوا غيرها. هذا بالنسبة، بارك الله فيكم، هذا بالنسبة للإبل. نعيد، طبعا هذه تحتاج الواحد يكتبها وكذا، وهي ما شاء الله الأخ ناجي أكيد حفظها الآن في رأسي. نعيد، إذا بارك الله فيكم. السلام عليكم. كل خمسة من الإبل، كل خمسة من الإبل فيها شاء، فإذا كانت 24 فيها خمسة. والآن نتكلم بالألماني بحيث اللي عادة تكون بالألماني فيفهم بالعربي. بارك الله فيكم. أبو بكر رضوان الله عليه هات أنس بأوفت خاكت ألس بروفينس لايتا في البحرين، هات إن أنامت ألس بروفينس لايتا ون أنس وادوت ودن هات أبو بكر دن هات أنس أبو بكر geschrieben. Er hat ihm gesagt, wie soll ich Zakat für das Vieh, das wird für Kamele und Kühe und Schafe, wie soll ich das verwalten? Wie soll ich meine, was sind die Regeln dafür? Dann hat Abu Bakr radhiyallahu anhu ihm einen Brief geschickt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Das ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Pflicht für die Muslime gemacht hat, und Allah subhanahu wa ta'ala hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit befohlen. Der hat erstmal mit Kamelen angefangen. Wenn die Kamele 24 Kamele sind, wenn die Kamele 24 sind, du hast zum Beispiel Kamele. Ich habe gesagt, als wir dieses Hadith erklären wollten, ich habe gesagt, ich denke, dass es kaum für uns jetzt wichtig ist, sowas praktisch zu weil keiner von uns Kamele hat. Oder Schafe hat. Oder Kühe. Aber Barakallahu fikum, so hat der Autor angefangen und dann fangen wir so. Später kommen wir zu Gold und Geld und das ist das Wichtigste, denke ich, für uns in diesem Thema. Aber jetzt nicht. Aber trotzdem, Barakallahu fikum. Wir machen wir eine Tabelle jetzt. Wir machen wir eine Tabelle, damit wir das richtig verstehen. Der Prophet Muhammad, Abu Bakr radhiyallahu anhu, sagte, so hat der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen. Das bedeutet, das ist nicht die Aussage von Abu Bakr oder seine Ansicht, sondern das von unserem Prophet Muhammad s.a.w. Der sagte, in 24 Kamelen, wenn du 24 Kamele hast, dann gibst du 5 Schafe oder 5 Ziegen. Das wird pro 5 Kamele ein Schaf. Pro 5 Kamele ein Schaf. Als Almose für Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du 5 Kamele, musst du ein Schaf geben. Die sind 24 Kamele, dann gibst du 5 Schafe. 5. Wenn die Kamele 25 bis 35 sind, von 25 bis 35, dann barakallahu fikum, geht man Bintu Machador oder Ibn Labun. Was ist Bint Machad oder Ibn Labun? Barakallahu fikum, das ist von Kamelen oder von Kamelstuten, was ein Jahr alt ist und das fängt das zweite Jahr an. Das bedeutet, ein Jahr schon ist vorbei und das ist im zweiten Jahr. Alt, das Alter von dem Kamel ist ein Jahr schon vorbei und das ist im zweiten Jahr. Das ist Bint Machad. Wenn aber kein ist, dann gibt man ein Kamel, was 2 Jahre alt ist und das fängt mit dem dritten Jahr. Das fängt mit dem dritten Jahr dann. Das heißt Ibn Labun. Das heißt, 24 Kamele, 5 Schafe oder 5 Ziegen. 25 bis 35, entweder ein Kamel, ein Jahr alt und das ist im zweiten Jahr schon, bis Ende zweiten Jahr, oder ein Kamel, 2 Jahre schon alt und das ist im dritten, das fängt mit dem dritten Jahr an. Wenn die Kamele 36 bis 45 sind, dann gibt man Bintu Labun. Das bedeutet, Barakallahu, eine Kamelstute, die schon 2 Jahre alt ist und im dritten Jahr ist. Wenn die Kamele 46 bis 60 geworden sind, wenn du 46 bis 60 hast, dann Hikka. Hikka, das bedeutet, Barakallahu fikum, von Kamelen, was 3 Jahre alt ist, und das fängt das vierte Jahr an, bis Ende des vierten Jahres. Wenn 61 bis 75, 61 bis 75 Kamele, Jaz'a. Jaz'a, das ist ein Kamel, Barakallahu fikum, oder Kamelstute. Das ist schon 4 Jahre alt. Und das fängt mit dem fünften Jahr, bis Ende des fünften Jahres. Das ist bis 75. Wenn dann 76 bis 90, 2 Kamele oder Kamelstuten oder Kamele, Kamelstuten, Entschuldigung, die 3 Jahre alt sind. بنتالبون، يعني السنة الثانية خلصوها وبدأوا بالثالثة. ده سند متوعي ياغت سو عنده ومثل غتن. Wenn dann von 91 bis 120, dann haben wir zwei Hekka, das sind zwei vierjährige Kamele. Zwei vierjährige Kamele. Dann barakallahu fikum, wenn das mehr als 120 ist, in je 40 ein dreijähriges Kamel. Und in je 50 ein vierjähriges Kamel. Hikka. Und wer nur vier Kamele hat, dann braucht er kein Zakat mehr zu geben. Wer nur vier Kamele hat, braucht er kein Zakat zu geben. Außer, dass der Kamelehalter von sich selbst eine Spende für Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Sehr barakallahu fikum, dass wir zeitmäßig zu Ende kommen müssen, weil wir Isha-Gebet haben. Und inshallah, das nächste Mal machen wir weiter mit diesem Hadith. Wir sprechen das nächste Mal, bi'idhni ta'ala, das wird nächsten, bi'idhni ta'ala, kommenden Dienstag, über die Schafe. Und dann machen wir weiter, bi'idhni ta'ala. Versucht barakallahu fikum, das zu lernen, also, das ist sehr leicht. Wenn man das sieht, ein Jahr bis zwei Jahre, das heißt Bint Machat, zwei Jahre bis drei Jahre, das heißt Bint Labun oder Ibn Labun, drei Jahre bis vier Jahre, das heißt Hikka, vier Jahre bis fünf Jahre, das heißt Jaza'a, das sind, oder Jaza'a, das sind die Themen, die für uns wichtig sind. Und in je 40 Bint Labun, und in je 50 Hekka, und wenn das mehr ist, dann kommt die Sache 2 und 3 und so weiter, barakallahu fikum. Und das Mindeste ist 4. Und das nächste Mal, bi'idhni ta'ala, erklären wir weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Das Buch heißt Subul As-Salam Al-Musilah Ila Buluh Al-Maram. Das ist von As-San'ani. Buluh Al-Maram ist von ابن حجر العسقلاني. في اكلير ديتس بوخ. هيا الصلاة. هيا الصلاة. هيا الصلاة. هيا الصلاة.